hast uns Striche. Komm her, komm her. Ich komm mit Tommy J und dem Sturmgewehr. Deine Crew ist out, wir sind noch am Anfang. Deine Lines sind Nervtöten, genau wie Harndrang. Mach mal, ist halblang, zieh dich zurück, wenn wir anfangen. Ich steh vor deiner Tür, Kamoma Style Shotgun. Hier, hier, du bist nicht wie ich. Du bist nicht wie ich. Halt die Button, Mann, du rede nicht. Du kennst mich nicht. Rede nicht, rede nicht, rede nicht. JP. Okay, yeah. Okay, du redest und versuchst mich schlecht zu machen. Du siehst nur die schlechten Sachen. Auch wenn du gerne wärst wie ich, willst du es nicht, erzähl mir nichts, was ich nicht schon weiß. Ich rap nice, also laber keinen Scheiß. Du kannst die Texte nicht schreiben wie ich. Du ackerst den ganzen Tag, aber es reicht halt nicht. Du hörst mich in deinen Speakern und regst dich auf. Du rastest krass aus, denn du weißt, JPP hat's drauf. Du bist ein Stück von mir, darum tust du so, als ob du mich hast. Du hättest gerne, dass ich über dich rede, aber weil ich das nicht mache, sagst du es ihm schon. Du bist ein Spaß, eine Kugel Headshot, klick, klack, Headshot. Egal was du laberst, du bist nicht wie ich. Egal was du machst, du bist nicht wie ich. Tu alles, was du kannst, aber du bist nicht wie ich. Und wirst es auch nicht. Egal was du laberst, du bist nicht wie ich. Egal was du machst, du bist nicht wie ich. Tu alles, was du kannst, aber du bist nicht wie ich. Und wirst es auch nicht. Du redest über mich. Ey, dieser JPP, er rappt und rappt. Mama, das schaff ich ja nie. Es ist ganz egal, was du redest und denkst, weil du mich anhörst, als hättest du dir dein Glied eingeklemmt. Du sagst, ich kann nicht rappen, deine Meinung ist egal. Wenn du willst, kann ich mich auch gerne vergessen. Aber ich weiß, ich bin in deinem Kopf wie eine harte Droge. Du bist abhängig von mir, wie ein Penner von der Pfanddose. Du kommst nicht drauf klar und zerbrich dir den Kopf. Dein Herz pocht und pocht. Tut mir leid, aber wenn du Hilfe brauchst, sag's mir doch. Ich bin der eine Rapper, der nicht wie alle anderen ist. Wie ist egal, aber du bist nicht wie ich. Ich bin das, alles das, was du nicht bist. Also schön klug und zeig, du weißt Bescheid. Egal was du laberst, du bist nicht wie ich. Egal was du machst, du bist nicht wie ich. Tu alles, was du kannst, aber du bist nicht wie ich. Und wirst es auch nicht. Egal was du laberst, du bist nicht wie ich. Egal was du machst, du bist nicht wie ich. Tu alles, was du kannst, aber du bist nicht wie ich. Und wirst es auch nicht. Du bist nicht wie ich und wirst es auch nicht. Stell dich an, wie du willst, doch du bleibst nur ne Bitch. Will dir nicht sein, nur weil du mich vom Sehen kennst. Du bist nicht wie ich, nur weil du meinen Namen nennst. Deine Welt ist deine Scheibe geblieben, meine ist vierdimensional. Ich rappe nicht, um Scheine zu kriegen. Es tut mir leid, wenn du mich nicht verstehst, weil sich dein Leben wie ein Zeiger einer Uhr nur im Kreis dreht. Um so zu werden wie ich, ist es für dich viel zu spät. Ich weiß, dass du, was ich mache, nicht erträgst, weil du dich durch mich schlechter fühlst und dir ein in deine Kehle spürst. Sie wollen scheinen wie ich, wollen reimen wie ich. Sie wollen mich verändern, aber ich bleibe ich. Du redest vergeblich, willst du sein wie ich. Aber es geht nicht, ich will nicht sagen, dass ich omnipotent bin, aber ein Trend bin, bis die Hater von einem Balkon springen, weil ich meine Songs bring. Du grenzt dein Leben ein, ich lebe meins. Und auch wenn's dir nicht gefällt, ich werd gesigned. Ich werd gesigned. Egal was du laberst, du bist nicht wie ich. Egal was du machst, du bist nicht wie ich. Tu alles was du kannst, aber du bist nicht wie ich. Und wirst es auch nicht. Egal was du laberst, du bist nicht wie ich. Egal was du machst, du bist nicht wie ich. Tu alles was du kannst, aber du bist nicht wie ich. Und wirst es auch nicht. Du bist nicht wie ich. Du bist nicht wie ich. Du bist nicht wie ich. Not like me.